Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Und entsprechend frage ich euch auch, was war bisher eure schwierigste Entscheidung? Telefon 0130 2911, so erreicht ihr uns hier. Und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Beide Nummern sind kostenfrei. Sabine, 26 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Die schwierigste Entscheidung deines Lebens. Genau, und zwar ist das Kind ja oder nein gewesen. Und zwar fing das so an, ich war in einer Beziehung und mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Wie alt warst du da? 25. Ja. Und dann habe ich natürlich erstmal dumm geguckt, weil nämlich zwei Wochen später ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe und er war positiv. Und eindeutig war dein Ex-Freund der Zeuge auch des Kindes, ja. Ja, und dann habe ich ihn angerufen, habe ihm das erzählt. Er war natürlich völlig geschockt und, oh nein, das Kind, das kannst du nicht behalten, lass das abtreiben und war völlig entsetzt. Ja, und dann stand ich da. Das war genau am 23. Dezember und kurz vor Weihnachten, prima. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Habe ich erstmal meine Eltern angerufen und die, Kind, verbau dir nicht deine Zukunft. Wie willst du das machen mit dem Kind und dann ohne Mann und wie Eltern halt so sind. Ja, ja, und das machte natürlich alles erstmal völlig negativ für mich. Ja. Gab es Freundinnen, die dann auch ihre Meinung dir gesagt haben? Ja, da habe ich jetzt erstmal noch, also da habe ich erstmal nichts gesagt. Sondern ich stand jetzt erstmal da, der Vater wollte nichts von den Kindern wissen, meine Eltern waren dagegen. Von den Kindern? Von dem Kind, ne? Ja, erstmal war es ein Kind. Moment. Ah ja. Das kommt noch. So. Er hat mich also dann zum Arzt gefahren, weil ich wollte mir das ja dann auch richtig bestätigen lassen, dass ich wirklich schwanger bin. Und es war dann auch so. Und ja, ich war natürlich fix und fertig und habe mir dann auch, weil er so auf mich eingeredet hat, von wegen Abtreiben, habe ich mir auch eine Überweisung zu Pro Familia geben lassen und auch eine Adresse vom Arzt, der das also vornehmen würde. So, und jetzt saß ich zu Hause damit und habe mich so schlecht gefühlt. Mir ging es furchtbar dreckig, ich habe geheult, ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich einfach furchtbar bei dem Gedanken gefühlt, das Kind wegmachen zu lassen. Ja. So, und dann denke ich, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich meine Freundin also angerufen. Und die sagten, nein, behalt das Kind mal, wir helfen dir alle. Und die haben mir auch zugesagt, hier, wir machen den Babysitter und du kriegst Babyklamotten von uns und wollten mich also in jeglicher Form unterstützen. Das hat mich dann natürlich schon wieder aufgebaut. Ja. Und dann habe ich mir die Telefonnummer von einer Freundin, von meiner Freundin geben lassen. Die ist auch alleinerziehende Mutter und mit der habe ich ein unheimlich langes Gespräch geführt. Über positive Erfahrungen, die sie gemacht hat und auch negative Erfahrungen. Und die hat mich also, sag ich mal, insofern aufgebaut, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kriege das Kind doch. Aha. Und dann bin ich das nächste Mal zum Frauenarzt gegangen. Der hat sich auch gefreut. Ich meine, klar, wenn man sich mal für ein Kind entscheidet, dann finden die natürlich auch schöner. Ja. Liege ich da, der untersucht mich und dann sagt er, haben Sie gesehen, was ich gerade gesehen habe? Und ich so, da ist noch mehr los. Und was er gesehen hat, waren nämlich zwei Zwillinge. Eieieiei. Ja, da saß ich natürlich da. Oh nein, jetzt hast du dich gerade mit dem Gedanken angefreundet, doch ein Kind großzuziehen. Und jetzt sind es auf einmal zwei. Ja. Aber, Überwog denn eigentlich dann doch nicht die Freude, dann gleich zwei zu bekommen? Ja, erstmal war ich natürlich geschockt. Ja, klar, sicher. Aber den gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwo ist es ja doch was unheimlich Schönes, weil es auch eineiige Zwillinge sind. Ja. Und ich denke, wenn du schon sowas Besonderes kriegst und das ist also, ja vielleicht auch irgendwo ein bisschen Schicksal, dann... Na klar. Aber es gab dann keine ernsthaften Überlegungen, dann doch nochmal kurzzeitig die beiden Kinder wegmachen zu lassen, wie man, wie schrecklich sich das auch anhört, ne, die beiden Kinder wegmachen zu lassen. Also, da gab es keine Überlegungen dann nochmal an Abtreibung. Oder doch kurzzeitig. Nachdem du das erfahren hast mit den Zwillingen. Also vielleicht für eine Schrecksekunde. Ja, aber dann nicht. Ja, mehr. Aber dann hat mich das doch letztendlich irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund davon überzeugt, die beiden Kinder doch zu bekommen. Weil es wäre noch Zeit gewesen, sie abtreiben zu lassen. Also das kann ich nun wirklich gut verstehen, dass das wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung deines Lebens bisher war. Die beiden sind da auf der Welt. Nee, noch nicht. Ja, die sind noch nicht da. Nein. Ach, wie lange dauert es denn noch? Im August. Ist es soweit. Ja klar, du hast gerade gesagt, Dezember, ne? Dezember letzten Jahres meintest du. Ja, genau. Ja, ja. Was sagt denn der Vater? Ist denn das immer noch scheißegal? Sagen wir mal so, er hat sich mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet wohl, dass es zwei Kinder von ihm geben wird und für die er auch zahlen wird. Aber er möchte absolut nichts mit den Kindern zu tun haben. Er hat auch gesagt, sobald sie auf der Welt sind, reißt der Kontakt zu ihm also völlig ab, weil jetzt sind sie noch befreundet, wir sehen uns noch ab und zu und er sagt also, ab dann möchte er den Kontakt völlig abbrechen, weil er möchte die Kinder nicht sehen. Kann ich nicht verstehen, sowas. Ja, kann ich nicht verstehen. Wart ihr eigentlich lange zusammen, ihr beiden? Nein, wir waren nur 3 Monate Monate, ne. Wie ist das passiert? Habt ihr nicht ordentlich verhütet? Ja, ich meine, es kann ja auch mal kaputt gehen. Dann das will er nichts mehr von den Kindern wissen. Na ja, gut, wenn er nun mal so denkt, dann denkt er so. Aber du hast dich für die Kinder entschieden. Ja, ich habe mich für die Kinder. Wirst auch all das in Kauf nehmen, was an Komplikationen jetzt auf dich zukommt. Aber du hast ja nette Freundinnen, die dir immer helfen werden. Ja, ich habe schon riesen Stapel Babywäsche hier liegen. Ich habe nichts selber gekauft und die umsorgen mich alle und von jeder Seite kriege ich was und Kinderbetten habe ich auch schon. Na toll, und dieses na toll. Und jenes. Also meine Freundinnen sind ganz lieb zu mir, die kümmern sich also wahnsinnig um mich. Weiß man schon was vom Geschlecht der beiden? Ja, 2 Mädchen. 2 Mädchen. Wie werden sie heißen? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht. Wohin tendierst du? In welche Richtung? Christine finde ich ganz schön. Christine? Vielleicht Pia. Pia und Katharina. Ich weiß es noch nicht, weil man hört immer von allen Seiten irgendwas anderes. Wie willst du dein Kind nennen? Ja, irgendwann musst du. Um Gottes Willen. Sabine, viel, viel Glück. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jessica, 27. Ja, guten Morgen. Die schwierigste Entscheidung, so heißt unser Thema heute. Ja, meine schwierigste Entscheidung im Leben war, den Kontakt zu meiner leiblichen Mutter abzubrechen. Abzubrechen? Mhm. Ich habe meine leibliche Mutter mit 18 Jahren kennengelernt. Bist du im Heim aufgewachsen oder in einer Pflegefamilie? Ich war zuerst im Kinderheim und bin mit 6 Jahren adoptiert worden. Mhm. Und ja, halt mit 18 habe ich sie kennengelernt. Und dann, am Anfang war alles toll. Und kurz danach haben wir den Kontakt wieder abgebrochen. Und mit 21 Jahren habe ich den Kontakt wieder zu ihr aufnehmen wollen. Weil irgendwo habe ich immer, sag ich mal, die leibliche Mutter fehlte mir. Mhm. Wieso war der Kontakt denn da dann schon mal abgebrochen? Ja, wieso, weiß ich auch nicht. Also verlief im Sand. Mhm. Ich bin auch nach Holland gezogen und also war ganz weit entfernt. Mhm. Auf jeden Fall, mit 21 habe ich mich dann wieder darum bemüht, sie nochmal, also mit ihr Kontakt zu haben. Und dann, ja, war am Anfang alles noch okay. Und der Kontakt war also intensiver wie sonst. Und wir haben uns also jeden Tag gesehen. Ich muss dazu sagen, sie hatte zu der Zeit auch keinen, sie war nicht verheiratet zu der Zeit. Ja. Ja, und dann, sie hat mich auch gebraucht. Sie geht auch nicht viel unter Leute, so wie ich. Ja, und alles war okay. Und dann, als sie wieder mit ihrem Mann zusammenkam oder Freund, dann war ich also nicht mehr Thema für sie. Fast schlagartig. Ja. Mhm. Und wir hatten also wirklich jeden Tag Kontakt und von heute auf morgen. Lag das an dem Mann? Wollte der das nicht? Oder hat sie dann ganz einfach das Interesse an dir verloren? Also ich weiß überhaupt nicht, was bei der Frau im Kopf geht. Also meine Gefühle zu ihr waren also hundertprozentig ehrlich. Und ich habe ihr auch gesagt, ich habe dich lieb und so. Wie kann man sich dann das so alltagsmäßig vorstellen? Ist die plötzlich nicht mehr zu dir gekommen? Überhaupt nicht mehr? Oder wie? Nicht mehr gekommen, hat nicht mehr angerufen, gar nichts mehr. Überhaupt nicht mehr? Nee, und dann habe ich einmal einen Brief von ihr bekommen und da stand wohl drin, ja, liebe Jessica, an dir kommt man so schlecht ran. Mhm. Und dann habe ich so, dann stand noch im Brief drin, ja, geh du lieber deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ja, und ich direkt zu ihr angerufen und ich sage, Sag mal, was soll das heißen? Mhm. Ja, für mich heißt das der Brief beendet, also Kontaktabbruch. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn du keinen Kontakt mehr mit mir haben möchtest, kann ich verstehen. Ja, kannst du es wirklich verstehen? Ja, dann hätte ich es verstehen. Dann hätte ich wenigstens was gehabt, wo ich mich dran festhalten kann. Ja, wenn sie einen Grund genannt hätte. Ja. Aber das hat sie ja nicht. Aber nicht immer dieses Hin und Her. Genau, ja, ja, sicher. Mhm. Dann wäre ich besser damit klargekommen, wenn sie von vornherein gesagt hätte, Jessica, ich möchte dich gar nicht mehr sehen. Bei diesem besagten Telefonat hat sie denn da sich auch nur gewunden und nichts Konkretes gesagt? Ja, genau. Dann hat sie gesagt, nein, Jessica, so war der Brief nicht gemeint und ich möchte immer noch Kontakt mit dir haben. Mhm. Und wie kommst du darauf? Und ich hab dich doch lieb und bla. Aber danach ging es dann nicht nochmal neu los? Nee, danach habe ich zu ihr gesagt, hör mal, weißt du was? Du kannst mich mal, ne? Mhm. Da habe ich gesagt, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Du hast mich schon mit 3 Jahren, hast du mich abgegeben. Mhm. So, und also du hast das Gefühl, immer wieder letztendlich alleine gelassen zu werden, ja, genau, von dir, ne? Ausgestoßen werden. Und ich habe es nicht nötig. Das war mit 21 Jahren. Ja. Ne, jetzt bist du 27. Und es war wirklich 6 Jahre Funkstille. Ich habe den Kontakt zu ihr mit 26 Jahren abgebrochen. Also 5 Jahre lang. Ach, das lief so lange noch. Ach so. Mhm. Und es war immer wie so ein Tennisball hin und her. Mhm. Jedes Mal, wenn sie einen Freund hatte, dann war ich kein Thema für sie. Tut dir das jetzt sehr leid, dass du zu der Mutter jetzt seit einem Jahr wahrscheinlich ungefähr dann keinen Kontakt mehr hast? Ja, irgendwie leid tut's mir schon. Mhm. Aber ich sag mal, der Schmerz, wieder verletzt zu werden, wäre größer, als wenn ich jetzt einen Schluss drücke. Du hast da ja auch nun wirklich eine ganze Menge Enttäuschung eingepackt und musst es auch immer wieder, wie du auch jetzt selbst gesagt hast, über Verletzungen hinwegkommen. Ne? Genau. Und das ist auch eine Art Selbstschutz jetzt, ne? Sagen, ich will nicht nochmal da so berührt werden, so negativ. Ne? Ja, und ich setze jetzt meine ganze Liebe in meine Adoptivmutter. Mhm, ja, und zu der hast du ein gutes Verhältnis. Ja, das heißt gut, aber ich versuche es. Ja. So Jessica, gut wie es geht. Jessica, dabei wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Irene ist dran und die ist 49 Jahre alt. Ja, hallo, hier Irene. Bin ich. Hallo. Ist etwas ungewohnt, diese Art zu kommunizieren. Ich sag nur mal, ich will den Menschen, die jetzt gerade noch zugeschaltet haben, sagen, was für ein Thema wir heute haben. Das heißt, die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Und ich frage dann euch alle, was war für euch die schwierigste Entscheidung bisher in eurem Leben, die ihr getroffen habt oder treffen musstet? Irene, was war es bei dir? Ja, ich stand also zwischen ich musste die Entscheidung treffen, entweder zu meinem Wort beziehungsweise meiner Überzeugung zu stehen und Leben und Tod so und meinem Sohn. Das hört sich etwas seltsam an. Mhm. Also es geht darum, dass ich vor circa 10 Jahren habe ich und mein damaliger Lebensgefährte Kurden aus der Türkei rausgeholt. Mhm. Ne, also ohne Geld wohlgemerkt, und wir haben den Flug auch teilweise selber bezahlt. Habt ihr sie selbst rausgeholt? Wart ihr in ja, der Türkei? Ja, also das geht auch. Also ich habe immer politisch gearbeitet. Ich gehöre so zu den 68ern, aber nicht den Wüsten mit der Faust, aber immer so antifaschistische Geschichten und sowas. Und wir waren also bestens informiert, was da in der Türkei läuft, weil man damaliger Lebensgefährte eben auch Anwalt ist und viele Asylbewerber da vertreten hat und selber sich auch vor Ort die Sache angeguckt hat. Mhm. Und dann kam es eben eines Tages dazu, dass, voraus habe ich immer gedacht, wenn wir unsere politischen Aktionen gestartet haben, was wäre eigentlich, wenn du heute so betroffen gewesen wärst? Wenn du also, wenn im Dritten Reich ein Jude vor meiner Tür gestanden hätte. Wie hätte ich gehandelt? Ja, also genau, die jüngeren Leute, die haben immer den Mund so voll genommen und ich dachte, ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. So, jetzt haben die Geschehnisse dich irgendwie vor eine ganz prekäre Entscheidung gedrängt. Erzähl mal, in welchem Zwiespalt du standst. Ja, das Problem war, A, kannte ich die Verhältnisse und wusste, gehe nicht in die Hände von diesen Leuten, ne? Also von der Ordnungsbehörde der Türkei. Mhm, also ich war fest entschlossen, wenn diese Sache schiefgelaufen wäre, wir haben die Leute ja über Schiff und es war also äußerst abenteuerlich, dann gehe ich über Bord. Ich begebe mich nicht da in die Hände. Und auf der anderen Seite hatte ich meinen 15-jährigen Sohn. Mhm. Was genau musstest du entscheiden? Ich musste entscheiden, ob ich diese Aktion mitmache. Ah ja. Und es war von uns abhängig. Denn es, also der gute Segler und es waren einfach auch keine Leute bereit, das zu machen. Also das ging per Schiff? Ja, ja. Und hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Ja. Und gab es gefährliche Situationen? Oh, wir haben das nicht nur einmal gemacht, wir haben das also mehrfach gemacht und mein damaliger Lebensgefährte ist später auch gegriffen worden. Allerdings ist er wieder freigekommen, weil da ein verlustreiche Leute sich eingeschaltet haben. Also es hing, wie lange dauerte so eine Aktion? Ja, das war so, die Schiffe, also es wurde von der Türkei her, wurde das geplant. Wir gingen dann runter, dann wurde, die war, hielten sich ja versteckt, die Leute. Ne? Dann wurde ein Treff vereinbart, also auch mit Erkennung. Und dann hat sich das manchmal verzögert. Dann saßen wir also mit unseren seltsamen Hüten da oder was auch immer wir als Erkennungszeichen hatten da. Es kann also sein, konnte vorkommen, dass es ein paar Tage dauerte. Ja, ja, das hat es auch. Das heißt, in diesen, während dieser Tage hast du in deine Begleitpersonen in großer Gefahr geschwebt. Ja, ne? Ja, absolut. War dein Sohn auch dabei? Nein. Nein, der war nicht dabei. Ich hatte das ja vorher alles geregelt. Ne? Ich habe einen sehr guten Kontakt noch zu seinem Vater. Aber so Gespräche, wir brauchten noch einen weiteren jemanden für die Crew. Und die haben uns also überwiegend beschimpft auch. Ne? Es hätte also passieren können, wenn man euch gefasst hätte, dass du für lange Zeit in einem türkischen Gefängnis verloren gegangen wärst, sagen wir es mal so. Ihr habt die Leute dann rübergeholt. Wie viel habt ihr rübergeholt? Also ich war bei circa 11 dabei, aber insgesamt waren es 20. Ich bin ja die anderen Kunden, ich habe es nervlich nicht mehr ausgehalten. Was ist dann aus diesen Leuten hier in Deutschland geworden? Ja, also ich, wenn ich sowas mache, die sind ja erstmal in Griechenland in ein Lager gekommen und dann sind einige, die hier nur nach Deutschland gekommen. Und zu dem ein 13-jähriges Mädchen war auch dabei. Ist das von den Behörden dann anerkannt worden als politische Flüchtlinge? Ja, oder? Ja, nachherein. Ja, einige sind auch nach Schweden gegangen. Hast du das im Rahmen einer Organisation gemacht oder war das so eine Privatinitiative? Nee, das wurde schon von einer sehr bekannten Organisation, die ich aber nicht hier nennen möchte, weil das wurde von dort aus, also... Man kann sich das ja vielleicht auch denken, wer das ist. Ja, und diese... Na, jedenfalls... auf jeden Fall hast du immer oder jedes Mal vor der großen Entscheidung gestanden, dein eigenes Leben zu gefährden und deine Biografie auch sehr zu gefährden und du hast es dort trotzdem durchgezogen und bist wahrscheinlich heute auch glücklich, dass du es gemacht hast. Ja, ich hätte mich nicht mehr angucken können. Ne? Ja, vielen Dank für deinen Anruf, Irene. Jo, okay, tschüss. Weiter geht's mit der Sigrid und die ist 45. Hallo, Domian. Sigrid, ja, hallo, guten Morgen. Domian, ich grüße dich. Hallo. Domian, ich habe ein Problem. Eigentlich wollte ich dich schon öfter mal anrufen. Ja. Ist einfach, ich weiß mir nicht mehr weiterzuhelfen. Ich habe zwei Freunde. Stehst du gerade in einer schwierigen Entscheidungssituation? Ja. Ja. Und zwar, ich habe einen Freund, den kenne ich seit circa 6 Jahren. Mhm. Ich habe ihn auch kurz zuvor angerufen, habe ihn gefragt, ob er dich hört. Er sagte ja. Mhm. Ich hoffe, er hört dir zu. Mhm. Er glaubt mich zu lieben, er will mich, egal wie. Und ohne dran zu denken, dass liebe Gefühle sind. Er sagt einfach, du, ich will dich und du musst da sein. Und ich habe einen Freund, den ich wirklich liebe, mit dem ich glaube, ich habe eine Zukunft, auch wenn wir wenig Geld haben. Wir sehr kämpfen müssen. Dann. Moment, jetzt verstehe ich nicht. Also der zuhört, mit dem bist du 6 Jahre befreundet. Ja. Ja, und... Und der sagt, pass auf, du kannst von mir alles haben. Mhm. Ja. Ja, aber es gibt jetzt noch einen anderen Mann. Und es gibt einen anderen, mit dem bin ich seit einem Vierteljahr zusammen. Aber mit dem bist du richtig zusammen? Das heißt, nicht richtig. Er hat auch seine eigene Wohnung. Mhm. Wir wohnen getrennt. Aber wir haben vor, eventuell zusammenzuziehen. Ja, hast du denn ein Verhältnis mit diesem letzten beschriebenen Mann? Mit dem letzten habe ich ein Verhältnis. Mit dem anderen hast du eine Freundschaft eher. Mit dem anderen habe ich eine Freundschaft. Aber er sieht diese Freundschaft nicht als Freundschaft. Seit 6 Jahren nicht? Nein. Aha. Weißt du, dass er dich seit 6 Jahren eigentlich liebt? Weißt du das? Ja. Und stehst du jetzt wirklich vor der Entscheidung, dich für einen Mann zu entscheiden? Ja, obwohl ich mit dem anderen seit 2 Jahren nicht geschlafen habe. Ja, und er denkt trotzdem, ich sei seine Freundin. Moment. Ja. Sehr verwirrend. Also mit nennen wir Person A, mit dem du 6 Jahre befreundet bist. Ja. Mit dem hast du 2 Jahre nicht zusammen geschlafen. Ja, mindestens. Ach, das heißt aber, früher hattet ihr schon auch sexuellen Kontakt miteinander. Ja. Ah ja. Also war da schon auch ein bisschen mehr als nur Freundschaft. Von deiner Seite aus auch, ne? Ja. Ja. Und ich liebe ihn aber als Bruder. Mhm. Mittlerweile, heute, jetzt. Ja. Ja. Dann verstehe ich deinen Konflikt nicht. Dann ist die Sache doch klar. Dann kannst du doch mit ihm kein Verhältnis haben, wenn du ihn wie einen Bruder liebst. Doch, aber er sagt immer wieder, komm zurück zu mir, du kannst von mir alles haben. Ja gut, aber es geht ja jetzt erstmal um dich. Und du sagst, da ist keine Leidenschaft mehr für ihn da. Nein, aber ist man nicht irgendwo auch egoistisch, ja? Und gerade mit 45, man denkt, naja, was kann später sein? Aber du hast doch einen anderen Freund, der dich mit dem du dann zusammenziehen willst. Ja, aber das ist ja das Kuriose. Ihn liebe ich und auf eine andere Art und Weise. Und er hat eine Mutter und ich würde für die beiden alles tun, ja? Sieger, ich verstehe dein Problem nicht, ehrlich gesagt. Da gibt es einen langjährigen Freund, der in dich verschossen ist, von dem du aber letztendlich auch nichts Sexuelles mehr willst. Das ist ein Bruder-Schwester-Verhältnis. Und du hast einen Geliebten, sage ich jetzt mal, den du auch begehrst und ihr habt ein Verhältnis miteinander. Somit stehst du doch vor keiner Entscheidung. Doch, ich stehe vor der Entscheidung. Bin ich vernünftig und sage, ich bleibe da, wo ich 6 Jahre meine Familie in Anführungszeichen habe. Ja, ich gehe dahin, ich tapeziere, ich mache einen Garten, ich mache die Wohnung, ich mache alles, was zu machen ist. Mhm. Ja, und ich mache es auch gerne. Ja, nur er versteht meine Art nicht, meine Art der Zuneigung. Ja. Und er das ist doch das Problem, was einen irrsinnigen Konflikt letztendlich jetzt schon vorprogrammiert. Wenn ihr beide zusammenkämt, du willst nichts von ihm, er will was von dir, also hat das doch keine Zukunft. Ja, und ich krieg's einfach nicht fertig zu sagen, okay, Junge, jetzt ist Schluss. Das musst du aber. Wenn du eine ehrliche Freundschaft Ja, aber das ist doch das Ehrlichste. Und wir machen uns aber alle kaputt, untereinander. Ja, aber du musst ja auch nicht sagen, wir machen Schluss. Du musst ihm nur, aber ich denke mal, dass du das auch so getan hast. Du musst ihm nur ein klares Verhältnis hinlegen, zu sagen, ich liebe dich nur wie ein Bruder. Das hast du ihm wahrscheinlich auch schon gesagt. Ne? Das habe ich ihm gesagt. Ja, er kann das nicht akzeptieren. Das muss er akzeptieren. Er kann dich ja nicht zur Leidenschaft und Liebe zwingen. Und wenn er das nicht akzeptieren kann, dann muss er auf Distanz gehen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich nehme an, er hört zu. Ja. Ja? Und das ist auch der einzige Grund, warum ich über die Sendung gegangen bin. Ja. Ich hoffe, er hört zu. Ich glaube... Weil er mich nicht begreift, dass ich ihm sage, du, ich mag dich auf meine Art, aber ich mag dich als Bruder. Also dieser bitte Mann... Bitte lass mir meine Ruhe. Ja, das ist genau ein Wort. Und ich finde, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Das muss er, dieser Mann, ich hoffe, dass er jetzt zuschaut, oder zuhört, das muss er akzeptieren. Wenn du ihn in dieser Art nur, in Anführungszeichen, liebst, muss er das akzeptieren. Wenn er damit nicht umgehen kann, dann muss er sich von dir distanzieren. Anders geht es nicht. Ja, er kann das nicht. Dann sagt er... Er muss es aber, da muss er durch dann. Ich weiß nicht, aber dann sagt, ich gehe ans Finanzamt, an deine Mutter, an sämtliche Stellen, die mir Böses tun können. Ja, aber er kann das doch nicht erpressen. Und wenn er so drauf ist... Doch, das macht er. Ja, dann ist er auch keine Freundschaft wert. Also wenn er so drauf ist und dich dann erpresserisch da irgendwie rumkriegen will, vergiss den Typ. Also das ist nicht sehr sympathisch, was ich da höre. Sigrid, Meinung ist klar, ne? Ich hoffe, dass du das auch so durchziehen kannst. Ich wollte das mal hören, ja. Ja, okay. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1.29 Uhr, 33 Sekunden, ein paar Sekunden vor der Zeit, aber jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln, vom WDR von 1Live, angeschlossen WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Also frage ich euch, was war bisher die schwierigste Entscheidung, mit der ihr euch herumschlagen musstet oder in die ihr irgendwie so hereingekommen seid. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, mir das zu erzählen, ihr könnt mich erreichen unter 0130 29 11 per Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, immer meine Bitte, nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls in der Sendung zurückrufen können und die Kollegen euch hier auf den Sender zu mir dann auch stellen können. So. Jetzt geht weiter mit Kerstin und die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hi. Meine Entscheidung war, hätte ich fast vor der Weg krass gesagt, ich habe wirklich mich entscheiden müssen, ob ich weiterlebe oder ob ich mich umbringe. Mhm. Was ich war hab, da? Nein, ich habe schon mal mit dir geredet vom Jahresrückblick 96. Mhm. Ich habe im Dezember 95 einen schweren Autounfall gehabt und sitze seitdem im Rollstuhl. Ja. Und ich habe mir damals wirklich überlegt, ob ich das so weitermachen kann. Mhm. Und ich war... Man war damals in Reha, war alle 14 Tage am Wochenende daheim. Und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich so weitermachen kann. Und ich habe wirklich daheim studiert, habe Blenden und das Messer in der Hand gehabt. Ja. War da dort geguckt, dann klopft es an der Tür. Und mein Kleiner kommt rein mit seinen 4,5 Jahren. Gibt mal Drückerler, sagt Mami, ich brauche dich und geht wieder. Mhm. Und damit wurde die Sache für mich gegessen. Und man damals war ich wirklich vor der Entscheidung gestanden. Ich wollte es wirklich machen. Mhm. Mhm. Aber irgendjemand braucht mich halt doch noch. Ja, ja. Und ich meine, ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber... Wann war diese Sache? Wann, das war 96. Der Unfall war 95. Der Unfall war 95. Aber diese Szene mit dem Kind, wann war das? Das war... Februar, März. Da war das gewesen sein. 96. 96, ja. Ich war ja erst bis Januar auf Intensivklinik. Mhm, und bin dann auf Reha gekommen. Mhm. Und in der Reha war ich bis Juli 96, war ich dann dort rum und habe dann am Anfang... alle 14 Tage Wochenende mal haben darf, dass ich meine Family auf Deutsch drauf einstelle und ich mich auch aufs normale Leben wieder einstelle, sozusagen. Aber du hattest eigentlich alles schon eingeleitet für eine Selbsttötung. Ich war soweit, ja. Mhm. Aber da gab es das Kind ja nur auch schon. Wie hast du damals darüber gedacht, wenn du dich selbst tötest, was mit dem Kind dann wird? Mein Kleiner ist für meine Eltern, muss ich sagen, sehr gut aufgekommen, besser als bei mir. Mhm. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe ihn damals mit 16 gekriegt. Mhm. Und ich finde wirklich, der ist bei meinen Eltern besser aufgekommen als bei mir. Mhm. Habe ich damals gefunden, jetzt hat er auch nicht mehr, weil ich meine, ich habe mich jetzt wahnsinnig geändert, aber damals habe ich wirklich gedacht, der ist doch bei denen besser aufgekommen als bei mir. Was braucht er mich noch? Das heißt, was will der mit einem Krüppel als Mutter? Ja. Sozusagen. Und so war ich wirklich eingestellt. Und mir hat dann eine gute Freundin auch noch in den Kopf gewaschen, wo ich sehr dankbar bin, wo man mal kräftig die Meinung gesagt hat. Mhm. Also, war das wirklich wie ein Wink des Schicksals, dass der Kleine zu dir reinkam und diesen Satz dann gesagt hat? Mama, ich brauch dich, hat er gesagt. Ja, der war draußen mit drei Spielkameraden. Mhm. Also waren ein paar Nachbarn da und haben halt mit ihm gespielt. Auf einmal kommt der rein, geht her zu mir, gibt mir einen Drückerler, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Mhm. Gibt mir auf der Schule, umarmt mich und sagt, Mami, ich brauch dich noch ein bisschen oder irgendwas so ähnliches. Ja. Der war, ich konnte genau sagen. Als hätte er es geahnt, ne? Der war damals 4 Jahre alt. Was da in dir vorgeht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht spürt auch so ein kleines Kind so einen Konflikt. Der hat wahnsinnig gemerkt. Ja. Wo ich dem mal wahnsinnig dankbar bin. Geht dann raus, macht die Tür dazu und spielt weiter. Und als du das... Als der Kleine das gesagt hat, da war für dich hundertprozentig klar, du wirst es nicht machen. Ne, ja. Mhm, ja. Damals ist man, bist du blöd. Mhm, ja. Kerstin, wie geht's dir denn heute? Wie, Ach Gott, im Moment liege ich im Bett und schaue Richtung deine Sendung an, aber so geht's mir nicht schlecht, nee. Aber du bist an den Rollstuhl gebunden, ne? Ja, ja. Ich bin komplett querschnittgelähmt und das habe ich für den Brustwirbel. Bist du im vierten Brustwirbel? Das heißt, die Arme kannst du bewegen? Ja, die gehen noch ganz gut, ja. Ja. Das ist unterhalb von das Brustbein. Ist denn der Kleine? Ja. Ist denn der Kleine jetzt viel bei dir oder doch mehr bei den Eltern? Ich wohne bei meinen Eltern daheim. Ach, du wohnst bei den Eltern, wohnt ja alle zusammen. Ja. Also ich habe dann unten meine eigene Wohnung, meine Eltern sind dann oben drum, sind aber trotzdem noch mit dem Haus. Mhm. Also ist dann im Moment sind wir mitten in der Baustelle, kann man sagen. Mhm. Aber es ist ganz lustig. Und seitdem gab es dann auch nie wieder ein Tief, wo du gesagt hast, ich kann es nicht. Es gab ein paar Tiefs, weil ich war ja, wie gesagt, bis Juli im Krankenhaus, also in der Reha. Mhm. Und da am Anfang war es verdammt hart, aber es war nie mehr so krass wie damals. Hast du dich heute so letztendlich mit deinem Schicksal und deiner Behinderung auch abgefunden? Nein. Mhm. Das kann ich nicht. Mhm. Weil ich bin für mich selber felsenfest davon überzeugt, dass ich wieder laufe. Und ich hundertprozentig noch ein paar Arschtritte austeile. Hart gesagt, aber es ist so. Okay, da du lachst. Also, das ist schon dein Ziel. Das willst du auf jeden Fall schaffen. Das ist mein Ziel und das setze ich ja durch. Ja. Ich meine, okay, ich nehme jetzt Salans, aber ich habe mir das Ding umgehört und ich habe da durch einen bekannten Kontakt im Internet und ich muss sagen, dass ich da wahnsinnig viel gehört habe von den hauptsächlich USA, wo wahnsinnig am Forschen sind. Und ich sage, in spätestens 5 Jahren ist das Thema gelöst. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Kerstin. Das ist jetzt viel, aber es langt. Ich hoffe, dass es langt. Tschüss. Ja. Ciao. Carina, 15. Hallo? Hallo. Hallo, Carina. Hallo, Domian. Hör mal, erstmal deine Sendung, super. Danke. Weiter so. Und es geht darum, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Und, ein bisschen schwer jetzt, aber. Und, der hatte einen Herzinfarkt. Und ich hatte eine super Beziehung zu meinem Vater. Ich vermute, er war auch noch sehr jung, ne? Ja, 45. Ja, und der ist 95 gestorben im Dezember, 2 Tage vor Silvester. Er wollte unbedingt nach Österreich in so eine Pension halt mit uns in Urlaub fahren, meiner Cousine, mein Cousin, meiner Tante. Und wir hatten alle absolut keinen Bock dahin, weil ich hasse Berge und alles drum und dran. Und wir hatten wirklich keine Lust dahin, aber er wollte unbedingt dahin und er hatte Asthma. Und da ist auch die Luft so dünn, das wussten wir vorher, ich habe auch ein bisschen Bronchialasthma. Ja, und er hatte dann in dieser Nacht halt diesen Herzinfarkt und so. Und meine Mama dann hin und her. Also in den Bergen dann schon, ne? Ja, in so einer Pension. Okay, naja, klar. Er hat uns auch Skisachen geholt und so, aber für sich selber hat er eigentlich nichts geholt, sagen wir mal so. Gar nichts. Mhm. Und so keine Schneeschuhe, nichts. Und als er diesen Herzinfarkt dann hatte, dann, meine Mutter ist dann ein bisschen in Panik ausgerieten und so. Ich habe auch noch einen kleinen Bruder, der ist 9 Jahre alt. Ja, und meine Mutter, die hat zwar Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und so und Herzmassagen und so. Und ich war dann halt ganz allein, ich stand da so, was sollst du machen? Ich sofort den Notarzt angerufen. Und das hat erst nur 20 Minuten gedauert, bis dieser Notarzt dann da war. Und meine Mutter war dann hin und weg und so, die lag am Bett und so. Mein Bruder noch, Gott sei Dank, am Schlafen, wo mein Vater im Bett lag bei ihm und so. Und dann kamen die da an und erstmal diese Elektro-Dinger da. Elektroschocks. Die gingen da nicht, weil die Batterie leer war. Ja, und dann haben sie meiner Mutter so eine Beruhigungsspritze gegeben und so. Ich habe erstmal keine gewollt und so, weil eigentlich habe ich mit meiner Mutter gar nicht gut verstanden und mein Vater wohl. Ich wollte eigentlich, falls was passiert, eigentlich dabei sein. Aber habe ich mir erst so gedacht und so. Und dann habe ich gesehen, wie er angefangen zu brechen und wie die Augen sich verdreht haben. Meine Mutter gar nicht mehr mitbekommen. Und diese Notärzte da, die haben wirklich fast alles versucht mit Herzmassagen und so. Und dann haben sie irgendwann zu mir gesagt, du bist jetzt eigentlich die Einzige, die hier noch ganz wach ist und so. Und wie ist es jetzt? Und sollen wir jetzt weitermachen? Und dann kann es so sein, dass dein Vater dann im Rollstuhl sitzt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab da auch nicht so genau zugehört, aber das mit dem Rollstuhl und so, habe ich schon mitbekommen. Du solltest dann quasi entscheiden, ob weiter Wiederbelebungsmaßnahmen vorgenommen werden? Ja, genau. Ach du lieber Himmel. Ja, und wenn nicht halt, dann ist er halt gestorben und wenn dann im Rollstuhl. Dann habe ich mir, also ich habe wirklich 10 Minuten wirklich nur, ich so bleib ruhig und denk darüber nach und... Ja, aber was hast du spontan da gesagt? Das ist doch eine unglaubliche Überforderung, auch wenn man... Ja, das ist auch, aber ich habe gedacht, mein Vater will bestimmt nicht, dass er im Rollstuhl sitzt, hat er bestimmt nicht gewollt und er kann jetzt selber nicht entscheiden. Und ich denke mal, durch einen normalen Herzinfarkt hat er einen besseren Tod, als jahrelang im Rollstuhl zu sitzen. Und da habe ich gesagt, dann hören Sie auf. Ich bin ganz verwundert darüber, dass die Notärzte dann so etwas und dann auch noch einen Jugendlichen das fragen. Und dann auch noch fragen, sollen wir weitermachen? Und wenn wir weitermachen, dann sitzt der vielleicht im Rollstuhl. Das ist schon merkwürdig. Aber es ist dir passiert und es war sicher, deine Mutter lag, die war gar nicht richtig bei Bewusstsein. Ja, genau. Meine Tante war zwar auch dabei, aber die war nur so in Panik und so. Also er ist dann in der Nacht, in der Pension, in seinem Bett gestorben. Ja, genau. Und in der gleichen Nacht bin ich auch noch zum Leichenschauhaus gefahren. Also nicht direkt in der Nacht, aber so ziemlich am Morgen, so 5 Uhr rum hat er. Weil meine Mutter hat, weiß nicht, wie viel Milligramm die bekommen hat, aber sagen wir mal, nachdem er gestorben ist, bin ich wirklich, da konnte ich nicht mehr. Ich bin zusammengebrochen und ich habe den Teppich fast zerrissen. Das war so schlimm und... Ich habe wirklich fast das Dreifache von dem bekommen, was meine Mutter bekommen hat. Und sie hat geschlafen wie ein Murmeltier, aber ich bin den ganzen Tag da rumgelandet. Also ein Beruhigungsmittel, ne? Ja. Dann ist das ja eine kolossale Entscheidung, vor die du da gestellt worden bist. Ja. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Ich vermute, dass ihr in der Familie sicher auch darüber gesprochen habt oder oft gesprochen habt. Findest du, dass du richtig entschieden hast? Ja, ich finde es schon. Mhm. Und deine Mutter, was sagt die? Ja, für sie ist das Thema eigentlich jetzt tabu, aber sie fand auch schon, dass es war eine super Entscheidung, sagt so, ja. Was sagst du, eine super Entscheidung? Ja, sagt sie, war eine super Entscheidung, weil mein Papa hat das bestimmt nicht gewollt und so und ja, nee, das war so wirklich cool, also bin ich auch stolz drauf, ehrlich. Manche verstehen das vielleicht nicht, aber ich glaube schon, ich denke, ja. War gut.